Deutschlandfunk Kultur. Feature. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie gerade vor den Nachrichten das Konzert in unserem Programm gehört. Aber was haben Sie persönlich dabei gehört? Musik klingt in jedem Kopf anders. Unser Autor wollte sich damit nicht zufrieden geben und hat eine Versuchsanordnung gestartet. Wenn man so aus dem Fenster vom Zug guckt und du so in deinen Gedanken abgetaucht bist, das ist schon ein schönes Gefühl. Wo man sitzt und man weiß, okay, es läuft alles jetzt gerade nicht so gut. Es kann sein, dass irgendwas passiert schon wieder, aber man weiß nicht genau, was passiert. Aber es ist angespannt. Sich bewegen in ein Labyrinth, in eine Höhle mit Kristallen und mit Tropfsteinen und fantasieanregenden Gebilden. Als würde man schwerelos im Weltraum treiben, halt ohne Sicherungsleine, ohne Station, einfach alleine. Endlose Weiten, einfach hineingucken. Ich denke, man würde sich da sehr, sehr einsam fühlen. Ja, schocken kann es eigentlich nicht mehr. Man ist auf alles gefasst. Der Schock bleibt aus. Boah, jetzt wird es so langsam unangenehm. Kann man das mal abstellen? Ja. Ich höre was, was du nicht hörst. Feature von Helmut Mittermeier. Ja, der Ursprung des Projektes war eigentlich folgender. Ich bin als Musiker unterwegs in der Stadt, hab dann ein Konzert, spreche nachher mit den Leuten, unterhalte mich, sie fragen, was hast du sonst noch für Projekte, lebst du von der Musik und so weiter. Du fragst die Leute was, und was ich halt oft gemerkt habe, ist, dass man tatsächlich in den seltensten Fällen wirklich über die Musik redet. Was ich gemerkt habe, dass man tatsächlich in den seltensten Fällen wirklich über die Musik redet. Mich würde einfach interessieren, wie haben die Leute unsere Musik gehört? Welche Bilder haben sie gesehen und welche Gedanken dabei gedacht? Haben sie sich an irgendwas erinnert oder sich die Zukunft vorgestellt? Dieser Frage wollte ich nachgehen. Also, was hören Menschen, wenn sie Musik hören? Und ich habe mir eine Versuchsanordnung ausgedacht. Ich habe einfach ganz unterschiedliche Leute dieselbe Musik hören lassen. Ich spielte 15 Menschen im Alter von 10 bis 82 Jahren dieselbe Musik vor und bat sie, ihr Hören zu kommentieren. Kapitel 1: Blumen und Perücken. Sehe ich nur Geiger vor mir. Ja, würde ich jetzt verbinden mit einer Ehrung eines Hochschulprofessors, wo die Musiker eben auf dem Podium sitzen, umrahmt von Blumensträußen. Es ist halt Schlossmusik. Es ist auf jeden Fall irgendwie sowas, was man jetzt zum Beispiel in irgendeinem, sagen wir, im Sanssouci oder sowas spielen würde, auf jeden Fall, bei irgendeinem Empfang. Da fällt mir gar nichts, da sehe ich gar nichts eigentlich. Ja, so ein Orchester, so ein Konzert. Oder so eine Kirche, die Musik. Also da stellt sich jetzt mir ein Boot oder ein Floß ein, auf dem Barockmusikanten sitzen mit Perücken und schöner Kostümierung und ihre klassische Musik machen. Die höhere Gesellschaft sitzt und genießt. Kostümierte Musiker in Sanssouci? Tja, nicht gerade, was ich erhofft hatte. Wenn ich ehrlich bin, eigentlich ein niederschmetterndes Ergebnis. Ich dachte, die Musik hat die Kraft, uns irgendwo hinzutragen, Fantasien freizusetzen, Geschichten zu erzählen. Ist es wirklich so, dass alte Musik so oft in diesem Kontext zu hören ist, dass wir eigentlich nur noch das Klischee wahrnehmen können? Dass wir gar nicht mehr eine eigene Fantasie dazu entwickeln können? Ich bin etwas entmutigt, aber ich setze mich jetzt einfach mal ins zweite Stück. Diesmal ein Stück von mir. Kapitel 2. Gleich in den Kopf. Philharmonie. Jeder stimmt sein Instrument. In einem Dorf ist es früh am Morgen und die Tiere wachen auf und machen eine Versammlung. Es ist noch kalt. Das Stück hat was enorm Zögerliches, Unsicheres. Es ist wie wenn man langsam durch ein Gebäude geht, was man nicht kennt, was dunkel ist und was einem irgendwie eine Rätselaufgabe stellt. Oder wenn jemand gerade stirbt, wenn man so vor dem Grab steht, die letzten Erinnerungen. Man ist eigentlich in so einem modernen Gemälde drin. Und es hat so eine gewisse Ästhetik, aber keine Regelmäßigkeit und keine klare Symmetrie. Das macht mich neugierig und aufmerksam. Als ich höre da in Ruhe etwas beschwingt zu. Aha, jemand, der sitzt und sich fragt, was will ich, was soll ich, was ist mein Weg, was ist meine Aufgabe, hineinhört in die Welt, um sich Impulse geben zu lassen. Ein Mann-Sinfonieorchester. Trostlos in einer leerstehenden, zertrümmerten Halle. Spielt seinem gestorbenen Traum nach. Das reizt den Verstand. Man denkt, das ist wunderbar. Die Töne wie Punkte werden zu Linien. Die Klänge verwandt, aber immer wieder neu und anders. Das gehört weder in das Freie noch in einen Raum. Es gehört gleich in den Kopf. Diese Art von Musik scheint für den Hörversuch tatsächlich besser geeignet zu sein als Telemann. Vor allem freut mich die Unterschiedlichkeit der Bilder. Und es passt sehr gut zu einem Gespräch, das ich geführt habe mit dem Musikwissenschaftler Mats Küssner über die Bedeutung der Bilder beim Musikhören. Kapitel 3: Die Suche nach dem schwarzen Quadrat. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass man zum Beispiel Emotionen beim Musikhören empfindet durch die Bilder, die im Kopf entstehen. Das heißt, dass die Bilder einen ganz elementaren Bestandteil der emotionalen Reaktion darstellen. Wir haben Experimente durchgeführt, in denen wir zeigen konnten, dass durch das Unterdrücken von visueller Vorstellung auch die emotionale Reaktion auf Musik reduziert wird. Und dass wir dafür sprechen, dass eben die Bilder doch eine Rolle spielen und ja, die emotionale Reaktion mit beeinflussen. Das würde mich interessieren, wie sah dieser Versuch aus? Es gab zwei Bedingungen. Eine Bedingung, wo die Probanden einfach das Musikstück hören konnten, und eine andere Bedingung, in der wir die visuelle Vorstellung experimentell unterdrückt haben. Das macht man mit visueller Ablenkung. Das heißt, die Probanden müssen auf einem Bildschirm ein kleines Quadrat verfolgen, was einmal rechts, einmal links aufblinkt. Und das ist dann gerade eine Aufgabe, die es ermöglicht, die visuelle Vorstellung zu unterdrücken. Und dann misst man auch mit Fragebögen die Emotion und das Auftreten der Bilder danach und sieht dann eben einen Unterschied zwischen diesen beiden Bedingungen. Mit Instrumenten gespielte Musik wird mit einem Mikrofon aufgenommen und in einer digitalen Datei gespeichert. Ein MP3-Player wandelt die Datei in elektrische Spannung. Durch ein Kabel gelangt sie zum Kopfhörer, wo aus der Spannung eine Wellenbewegung wird. Diese setzt die Luft in Schwingung, welche wiederum das Trommelfell bewegt. Die Bewegungen werden an das Innenohr weitergegeben, wo sie in elektrische Impulse umgewandelt und an das Gehirn gesendet werden. Einer der Prozesse im Gehirn ist das Erzeugen von bildhaften Vorstellungen, die wiederum Gefühle auslösen. Die Versuchsperson formuliert diese Bilder und Gefühle in Sätzen, die in ein Mikrofon gesprochen werden. Die Wellenbewegungen werden in elektrische Spannungen transformiert. Diese werden von einem Audio-Interface in eine digitale Datei umgewandelt. Die Datei wird in einem Computerprogramm geschnitten und angeordnet, abgemischt und auf einer Festplatte zum Sender gebracht, wo sie von einem Computer abgespielt und über Radiofrequenzen zu deinem Radio übertragen wird. Dort wird eine elektrische Spannung erzeugt und vom Lautsprecher in eine Wellenbewegung umgewandelt. Von dort bringt sie an dein Trommelfell und in dein Gehirn. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Die Bahn ist heute der meistbesuchte Konzertsaal. Unter den Kopfhörern hört jeder Fahrgast sein eigenes Konzert. Ich höre was, was du nicht hörst. Ein kollektives und gleichzeitig einsames Hören. Und was passiert in den Köpfen? Ich stelle mir vor, alle unterschiedlichen Fantasien wären für einen Moment sichtbar. Man sehe jetzt die Vorstellungen der unbekannten Frau gegenüber. Und sie sehe meine. Und wir könnten durch die Welten aller anderen Fahrgäste hindurchspazieren. Ich höre das, was du nicht hörst. Ich stelle mir vor, durch einen dunklen Gang auf eine weite, neblige Fläche. Ans Meer, dann in die Luft. Von dort in eine Stadt der Zukunft mit Robotern und dann zurück ins Mittelalter. Wir würden staunen übereinander oder erschrecken. Ich höre was, was du nicht hörst. Ich höre das, was du nicht hörst. Und du siehst, was ich niemals sehen werde. Thank you. Bitte alle aussteigen. Ende des Konzerts. Kapitel 4. Die verschwiegene Versammlung. Eine Bühne. Dunkler Raum, in dem man sitzt und man guckt auf die Bühne erwartungsvoll. Es hat auf jeden Fall von der ersten Sekunde an so eine krasse Größe irgendwie. Und man weiß gleich, dass da noch sehr viel passieren wird. Nebel, Berge, große Seen und großer weiter Himmel und alles ganz verheißungsvoll. Afrikanische Savanne, vielleicht auch aus der Luft betrachtet. Hier stelle ich mir eigentlich spontan Schnee vor, die transsibirische Eisenbahn oder sowas. Urböse kommt, so in der Nacht. Ich sehe Bilder von der Zarenzeit in Russland und irgendein Kampf steht bevor, Abschied nehmen. Ein Boot wird zu Wasser gelassen. Das kann ich aus der Ferne beobachten. Mir scheint, als würde in dem Boot ein toter Mensch liegen, der über den See in die Ewigkeit geschickt wird. Umspült. Die Hörner spielen wie im Wald. Das soll, glaube ich, so ein bisschen an Eichendorf erinnern, Postkutschenzeit. Aber die Mittel sind so modern. Jetzt wieder die Geigenseufzer in Dur. Flötentriller drüber. Was wir hier gerade hören, ist die erste Sinfonie von Gustav Mahler. Die wurde uraufgeführt 1889 und ich versuche mir dieses Konzert vorzustellen. In der Zeit gab es kein Radio, kein Grammophon, kein Auto, also eine völlig andere akustische Situation. Auch die Hörgewohnheiten waren völlig andere und dazu lassen wir erstmal den Komponisten selbst zu Wort kommen. Alle Verständigung zwischen dem Komponisten und dem Hörer beruht auf einer Konvention. Dass der Letztere dieses oder jenes Motiv oder musikalische Symbol oder wie man es sonst nennen mag, als den Ausdruck für diesen oder jenen Gedanken oder eigentlichen geistigen Inhalt gelten lässt. Das wird jedem bei Wagner besonders gegenwärtig sein. Aber auch Beethoven und mehr oder weniger jeder andere hat seinen besonderen, von der Welt akzeptierten Ausdruck für alles, was er sagen will. Auf meine Sprache aber sind die Menschen noch nicht eingegangen. Sie haben keine Ahnung, was ich sage und was ich meine. Und es scheint ihnen sinnlos und unverständlich. 2019 höre ich Mahlers erste Sinfonie im Konzert. Und die Hörer scheinen glücklicherweise nicht mehr überfordert mit diesem Werk wie seine Zeitgenossen. Der Applaus ist überwältigend. Was mich hier in der Berliner Philharmonie auch immer wieder berührt, ist das Einzigartige am Format Konzert. Hunderte von Menschen sitzen und hören Musik. Ein Ritual, das ohne Worte auskommt. Es gibt kein Erklären. Kein Anpreisen. Kein Verkaufen. Kein Überzeugen. Keine Religion. Keine Politik. Kein Recht haben. Es geht einzig und allein ums Hören. Kapitel 5: Odyssee im Schaltraum oder Allegro in AB-Moll. Also es ist auf jeden Fall dunkel und dann läuft man da durch. Ratten. Eine Gruppe Jugendlicher, die geheime Daten aus dem NS-Sicherheitsgebäude stehlen. Geheimnisvoll, gefährlich, präzise. Alles läuft in Sekunden schneller. Diese Musik macht mir irgendwie Stress. So eine automatische Prüfungssituation, die ich gerade irgendwie... Man ist so im Inneren von einer Maschine oder von einem Computersystem. Das sind aber alles automatische Abläufe, die man auch selber gar nicht beeinflussen kann. Das Gefühl, in einem Krankenhausflur zu stehen und auf irgendwas zu warten. Da stelle ich mir halt auch so ein Büro vor, wo jemand sitzt und die ganze Zeit Anrufe bekommt und irgendwann einfach überfordert ist. Und so eine Musik, zu der Aliens immer tanzen. Alle in diesem Stück verwendeten Klänge wurden von analogen Anrufbeantwortern erzeugt. Ich kaufte sie für eine narrative Hörspielrauminstallation auf dem Flohmarkt, samplte ihre Klänge und komponierte daraus den gesamten Soundtrack zum Stück. Hab keine Disco-Erfahrung. Geht an die Nerven. Lange könnte ich das nicht hören. Immer dasselbe. Ich mag das. Ich könnte sie schon anhören, aber ja, nur im Notfall. Immer dasselbe. Ich mag das. Lange könnte ich das nicht hören. Es geht an die Nerven. Kapitel 6: Schostakowitsch to go. Einmal habe ich mit Freunden ein Konzert im Konzerthaus am Gendarmenmarkt besucht. Und das letzte Stück war ein Stück von Schostakowitsch. Es wurde zu einer Klangreise für mich. Die Musik führte mich in einen weiten, offenen, weltlosen, schwerelosen Raum. Darin befanden sich geometrische Figuren, dreidimensionale, transparente Gebilde. Kein Mensch war dort. Aber ich hatte nicht das Gefühl von Einsamkeit, viel eher von einer großen Klarheit. Ich durfte eine andere Sphäre betreten, in der es nichts Triviales gab. Mir war dieser abstrakte Raum schon aus meiner Kindheit bekannt. Manchmal erschien er in meiner Fantasie und ich konnte eine bestimmte Zeit darin verweilen. Doch das lag so lange zurück, dass ich es fast vergessen hatte. Nun, im Konzert war ich glücklich, ihn wieder betreten zu können. Aber ich kann leider nicht selbst entscheiden, wann ich dorthin gehe. Ich muss warten. Es kann Jahre dauern, bis es wieder möglich ist. Und in diesem Konzert am Gendarmenmarkt öffnete mir die Musik von Schostakowitsch wieder die Türe. Unglücklicherweise dauerte das Stück nicht länger als vielleicht 20 Minuten. Und als die letzten Töne verklangen und der Beifall einsetzte, wartete wieder die Realität auf mich. Ich musste diese fremde und gleichzeitig vertraute Ebene wieder verlassen. Schnell verabschiedete ich mich von den Freunden, um diese Erfahrung noch für eine Weile im Gedächtnis behalten zu können. Und bin dann abends dankbar durch Berlin geradelt, alleine. Aus der Vogelperspektive, es kreist sozusagen ein Vogel um eine Bergspitze und man sieht dasselbe Areal immer wieder aus einem anderen Blickwinkel. Abstrakte Kunst, orangefarben mit Grau. Es ist sehr hell. So Ockerfarben, grün, dunkelgrün. Tropfen fallen von irgendwelchen Blättern. Ist auch grün. Das Lied erinnert mich an Einsamkeit im Büro. Man hat genügend zu tun und trotzdem sehnt man sich nach Gesprächen. Also das klingt orientalisch. Irgendwie so... Tausend und eine Nacht, like. Die Gefühle sind so stark. So schön und so. Immer weiter, immer weiter. Ja, ständig wechselnde tonale Zentren. Man kann sich nicht festhalten. Neugierig machend. Bin ja ein alter Mann und gucke immer schon so ein bisschen über den Horizont hinaus und die Musik, die animiert dazu, über den Horizont hinaus zu blicken. Kapitel 7 Der Vater des Gedankens. Wenn ich jetzt sage, dass die Wahrnehmung von Musik sehr subjektiv ist, dann ist es natürlich nicht wirklich eine Überraschung. Ich fand interessant, wie lange schon darüber geforscht wird. Zum Beispiel 1838 schrieb der Philosoph Friedrich Hegel: Dies kann nun auch bei einem musikalischen Werke geschehen, sobald die Empfindungen, die es in uns, seiner eigenen Natur und künstlerischen Beseelung nach, erregt, sich in uns zu näheren Anschauungen und Vorstellungen ausbilden und somit auch die Bestimmtheit der Gemütseindrücke in festeren Anschauungen und allgemeinen Vorstellungen zum Bewusstsein bringen. Dies ist dann aber unsere Vorstellung und Anschauung, zu der wohl das Musikwerk den Anstoß gegeben, die es jedoch nicht selber durch seine musikalische Behandlung der Töne unmittelbar hervorgebracht hat. Ich glaube, ich sehe das schon eher als einen Trigger. Ich glaube, Musik ist Verarbeitung von ja, eindrückenden Erlebnissen, die man gemacht hat, vielleicht auch so eine Art Schlüssel zum eigenen Unterbewusstsein, dass dann doch deutlich wird, was für Themen im eigenen Leben eine Rolle gespielt haben. Es gibt so ein paar Lieder, die mein Vater damals ausgewählt hat für die Trauerfeier meiner Mutter. Also meine Mutter ist gestorben an Krebs, als ich 17 war. Das waren irgendwie so 3 oder 4 Stücke, die damals gespielt wurden in der Kirche. Und da habe ich auf jeden Fall jedes Mal wieder so ein ganz enges Herz. Und da muss ich sofort auf ausdrücken. Zu, der gerade schläft. Und man hat eben das Gefühl, dass die Person gerade irgendwas träumt und so ein bisschen unruhig schläft. Ja, es ist so, wenn man durch eine dunkle Straße läuft und man weiß nicht genau, auf wen man treffen kann. Ich weiß nicht, London oder so, irgendwo so an den Docks. Es hat was von einer Wanderung, wo sich irgendwie eine größere Gruppe von Menschen auf irgendeinen bedeutungsvollen Weg macht. Auf so einem Track, aber alle gucken in die gleiche Richtung und haben so ein Ziel vor Augen. Nicht so angenehm, vorgaukelnd. Tut jemand so, als wenn alles in Ordnung wäre. Na, na, na. Nein, das stimmt nicht. Nee, hat mit mir nichts zu tun. Das ist verdammt gute Musik. Wie aus einem Sci-Fi-Film. Oh, vielleicht. Hat was von 007. Auf Spionagemission. Russland. Für das MI6. Diese verminderte Quinte, da denkt man natürlich sofort an Agentenfilme. Geheimagent auf geheimer Mission. Einen ganz wichtigen Moment, so mitten in der Nacht, so ein Schlapphut, Mantel, Zeit und so. Knopf im Ohr. Irgendwie spannend. Man weiß nicht, was als nächstes kommt. Ganz aufgeregt, Gangsters, 4 Meter in der Nähe. Eben so ganz umhüllt von einem Raum, in dem man total geborgen ist. Also so wie im eigenen Bett, wenn man so weiß, da bin ich sicher. Irgendwie eben immer rennende Leute auf der Straße, die vor irgendwas fliehen, oder? Kapitel 8. Einmal Pfennig-Tango mit Dopamin. Durch die Natur. Ja, richtig belebend, anregend. So ein kleines Pony, das springt so. Lass uns auf die Wanderung gehen, hoch auf die Berge. Ein 8-jähriger Postbote, der die Zeitung austrägt, rennt durch die Untergrundstraßen Wiens und schmeißt die Zeitung vor die Tür. Jugend. Bulgarien. Dorfplatz. Ja, diese Mischung aus traditionellem Feeling und Terz-Verwandtschaftsakkorden, man weiß nicht, was kommt. Harmonisch kann alles passieren. Hör doch mal was Jazziges, wenn alle Instrumente unisono so eine Melodie spielen. Viele Menschen im Sommer. Tänzerisch. Muss ich irgendwie an den rosa-roten Panther denken. Das Ganze hat eine Entwicklung, ganz wichtig, es geht voran, es geht immer weiter und es kommt immer etwas Neues, man wartet auf das Neue. Was ist es, das diese Musik heiter wirken lässt? Der schnelle Rhythmus, so ein Upbeat, der einfach dazu verleitet, dass man sich sozusagen im Takt bewegt, dass sich interne Körperrhythmen auf ein akustisches Signal einschwingen, mit der gleichen Frequenz schwingen und dadurch sozusagen die Emotion hervorgerufen wird. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass auch Dopamin ausgeschüttet wird. Ja, da gibt es auch interessante Studien dazu. Und zwar gibt es ein Belohnungszentrum im Gehirn, das aktiv wird bei Sex, bei Verzehr von Schokolade und bei Sachen, die sozusagen der Organismus sucht und sozusagen wieder herstellen möchte. Und Forscher haben gefunden, dass man das gleiche Zentrum aktivieren kann mit Musik, die man als angenehm empfindet. Interessanterweise gibt es eine Verbindung zu der Erwartung, die man hat an ein Stück. Das heißt, wenn man ein Musikstück hört und das eintrifft, was man erwartet, ist vielleicht die Dopaminausschüttung nicht so groß. Wenn was kommt, was unerwartet ist, was aber dann irgendwie schön in den Kontext passt, kann sein, dass dadurch die Dopaminausschüttung nochmal erhöht wird. Kapitel 9: Die Entführung aus dem Kalkül. Ich sehe eine Terrasse mit Leuten, ein Pärchen, das frühstückt. Das ist irgendwie so ein Guten-Nacht-Lied. Zur Abendstunde unterm Lindenbaum, so ein Bauerngehöft. Eigentlich ist alles tonal, aber es kommen immer so Töne rein. Jetzt dürft's nicht wirklich schön bleiben. Vorbote von Unheil. So wie wenn jemand gestorben ist oder so und der zieht jetzt so aus. Aus seinem Körper. Und geht weg. Ist auf jeden Fall traurig, aber auch irgendwie schön. Wie so eine Stimme aus dem Jenseits bisschen. So eine Geisterstimme. Hat auf jeden Fall was von der Unterwelt irgendwie. Irgendwie melodisch, aber immer wie zerbrochen, wie kaputt. Es wäre in jedem Glück, sogar in jeder Traurigkeit irgendwie was reingemischt, was unerträglich katastrophal ist. Das Leben in der Familie, wenn die Mutter hat permanent versucht, die Laune zu verderben, aber man hält es durch und das Leben ist ja schön. Aber im nächsten Moment heißt es, räum dein Zimmer auf oder sowas. Oder Hausarrest. Kriegsfilm laufen, wo man nur noch weint und fassungslos ist. Mit Filmmusik hat dieser Versuch viel zu tun. Sie ist heute sehr oft so komponiert, dass alle Menschen im Kino dasselbe Gefühl haben sollen. Es ist fast eine Art Gleichschaltung durch Streicher und Klavier. Man spürt förmlich die Angst, der Film könnte nicht verstanden werden. Ich würde mir mehr Filmmusik wünschen, die nicht die Szene doppelt oder überhöht. Musik, die dem Film eine eigene Note hinzufügt, die den Film reicher werden lässt, sinnlicher, geheimnisvoller und überraschender. Kapitel 10: Eine kleine Nichtmusik. So Mücken, die gerade in ein Megafon schreien. Komische Amphibienwelt, irgendwas Untergrund und es gibt so glitschig, es ist glitschig und so. Das würde ich so ein Freiflughaus oder wie das ist, wo die Vögel, wo man da so reingehen kann und da fliegen die Vögel so rum. Bedrohlich. Ein Technikzoo von technisch verfremdeten Tiergeräuschen. Ja, ich glaube, ich habe Tinnitus. In unserem Haus, da brummt es ständig immer irgendwo und die Steckdosen. Könnten aber auch irgendwie so Kassettenbänder sein, die ganz schnell abgespielt werden. Plötzlich kommt der Chef rein und alle werden still. Und plötzlich ist so eine Angst in der Luft, weil alle denken, dass der Chef was Böses sagt und es wird ganz dunkel. Und jetzt wird es auch so gefährlich und man merkt diese Anspannung zwischen Tier und Mensch. Eigentlich unheimlich. Ich kann mich da nicht frei entfalten. Jetzt kommt irgendwas Dominantenartiges, Septimenakkord. Wo führt er hin? Oh, in Moll, großer Septime. Keine Auflösung. aber spannend. Immer die Quinte im Basso, wie bei orthodoxen Gesängen. Alle Klänge dieses Stückes stammen aus einer Reise nach Varanasi in Nordindien. Was am Ende des Stückes an Ureinwohner erinnert, sind die Teeverkäufer, die mit ihrem Chai-Mantra durch die Züge gehen. Die Streicherklänge entstammen dem selbstgebauten Streichinstrument eines Tibeters. Ich nahm eine Stimme auf und schichtete es so oft, dass ein Orchester daraus wurde. Für mich, der ich die Herkunft vor Augen habe, wirkt die Musik weniger bedrohlich als für die meisten Hörer. Das Wissen ist hier also auch ein wichtiges Kriterium beim Hören. Kapitel 11. Reizüberflutung. In B-Moll. Auf jeden Fall erinnert das Lied an eine Achterbahn. An die totale Reizüberflutung. Kopf überhängen, der Versuch, den Mageninhalt möglichst drin zu behalten. Du bist natürlich total fetzig. Das ist eigentlich ein bisschen eine überdrehte Polka. Bisschen wie so ein Hexentanz oder so, ums Feuer rum. Das ist ein bisschen wie in dem Kopf von einem Mensch, also in dem Gehirn. Und das ist gerade Aufregung oder so da drin und alles ist ganz durcheinander. Ich glaube, das nennt man dann sozialistischen Realismus. Natürlich eigentlich in unserer westlichen Avantgarde überhaupt nicht denkbar. So viel Rhythmus, so viel Schwung. Was eine Wahnsinnsenergie. Ich renn gleich los. Es kommen die Tänzerinnen, die Trapezkünstlerinnen lassen sich hoch und jetzt tanzen sie in der Luft. Also ich glaube, bei dieser Musik wird meistens irgendwer verfolgt. Und meistens geht die Verfolgung schief. Tom und Jerry. Daniel Barenboim hat mit einem schönen Beispiel auf die Bedeutung des Gedächtnisses beim Musikhören hingewiesen. Man hört das Anfangsmotiv von »An der schönen blauen Donau«. Man hört es ein zweites Mal und man erwartet, es wiederzuhören. Und wenn beim dritten Mal eine Änderung eintritt, sei es harmonisch oder in der Melodie, ist das die erste Erfahrung von Musik. Der Moment, wenn man im Zug sitzt oder im Flugzeug und seine Stirn an die Fensterscheibe drückt und einfach rausschaut und noch gar nicht angekommen ist, sondern sich in einem Zwischenzustand befindet. Das ist für mich ein Bild von einem Strandspaziergang. Dieser Rhythmus von Wellen, von sanften kleinen Wellen. erreicht. Die Musik, die führt dich zu dir selbst hin. Das ist wie Ankommen. Das ist wie zu Hause ankommen, in deinem erträumten. Du stehst gerade in einer schönen Sache, aber irgendwie denkst du gerade an was Trauriges. Ja, jetzt denke ich daran so, was habe ich nur getan? Hab den größten Fehler gemacht. Fünf-Achtel-Takt hört man ja auch nicht so oft. Ich habe, glaube ich, bis jetzt keinen Dur-Akkord gehört in dem ganzen Stück. Nur Moll oder Verminderte. Diese Verminderten zwischendrin klingen lateinamerikanisch. Ein bisschen Bossa-Feeling. Das ist ein bisschen nüchtern jetzt, dieses Moll. Der hier spricht, ist übrigens selbst Musiker und Komponist. Er bringt beim Hören sein musikalisches Fachwissen ein. So ähnelt er einem Musikkritiker. Hört er dadurch anders? Vielleicht weniger intuitiv oder emotional? Die Gegenüberstellung finde ich interessant. Im Alltag hat nur der professionelle Kritiker eine Stimme in den Medien und alle anderen Hörer verlassen sich auf sein Urteil. Ja, alles geht zu Ende, wie auch dieser Versuch jetzt zu Ende geht. Und wir fragen uns, was ist die Auflösung? Also zunächst mal löse ich mal auf, von wem die Kompositionen stammen. Außer meinen Stücken hörten wir Musik von Georg Philipp Telemann, Dmitri Schostakowitsch, Gustav Mahler, Claude Debussy, Aram Khachaturian und Nikolai Rimsky-Korsakow. Was ist mein persönliches Fazit? Ich habe viel gesehen. Mücken, die in einem Megafon gebrüllt haben. Unruhig schlafende Menschen. Abstrakte Gemälde. Bin ums Feuer getanzt. Ich habe Berge bestiegen. Bin ins Weltall geflogen. Viele, viele Geschichten. Nicht alles hat so geklappt, wie ich mir es vorgestellt habe. Ein paar meiner Kompositionen haben nicht funktioniert. Aber das Wichtigste an dem Projekt waren eigentlich die Geschichten, weil sie was verraten haben über die Menschen, die sie erzählt haben. Das Feature ist jetzt zwar zu Ende, aber das Projekt geht weiter. Ich will weiter sammeln und mich mit Leuten treffen und Musik hören. In diesem Sinne, Fortsetzung folgt. Ich höre was, was du nicht hörst. Feature von Helmut Mittermeier. Es sprachen Luise Wolfram, der Autor, sowie Nora, Jakob, Marie, Kaspar, Anja, Dirk, Valerie, Gerald, Verena, Jürgen, Anna, Gerhard, Gunther, Isabel, Andra, Eddie, Helmut, Erwin. Regie: Helmut Mittermeier. Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019.